Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Heute mit der Science-Fiction-Story Die sechs Streichhölzer, die das russische Brüderpaar Boris und Arkadi Strugatsky im Jahre 1959 schrieb. Im sowjetischen Zentralinstitut für Hirnforschung untersucht Professor Komlin die Leistungsfähigkeit des menschlichen Gehirns und macht eine ebenso bahnbrechende wie gefährliche Entdeckung. Ha, sieh da, der Genosse Tierpfleger. Was gibt's? Naja, ich wollte fragen, ob ich die Affen schon raufbringen kann. Lag keine Anweisung unten vom Genossen Komlin. Woher soll ich denn das wissen? Fragen Sie doch die Genossin Petrovna. Sind die schon da? Wenn man von jemandem spricht. Wieso, war von mir die Rede? Er hat nach den Affen gefragt, ob heute welche gebraucht werden. Ja, zwei, glaube ich. Warten Sie, ich muss doch hier irgendwo der Projektbericht legen. Genossin Lektewa, haben Sie die Papiere auf Ihrem Tisch? Ja, wieso ich denn? Ist doch angeblich geheim, das Projekt. Professor Komlin wird sie haben. Na, wenn man in Moskau wüsste, was hier im Zentralen Hirninstitut für ein Sauerhaufen ist. Sie halten sich da gefälligst raus. Was stehen Sie noch rum? Man wird Ihnen schon noch rechtzeitig Bescheid geben. Schon gut, ich habe ja nur gedacht. Denken wird hier oben erledigt, müssen Sie eigentlich wissen. Na, so hat er es doch gar nicht gemeint. Oh, meinetwegen, ich bin eben ein bisschen überarbeitet. Tut mir leid. Ist klar. Ich gehe dann. Machen Sie mir auf. Ja. Professor Komlin schon da? Hab ihn noch nicht gesehen. Übrigens, Genossin Petrovna. Ja, was ist? Also, ich habe gestern Abend noch das Exposé gelesen, Ihren Bericht an die Akademie. Wissen Sie... Sie meinen die Veröffentlichung von Komlins Arbeit. Vergessen Sie das nicht, ich bin nichts anderes als seine Assistentin. Ja, das weiß ich inzwischen ja auch. Ich meinte nur, das wird eine Menge Staub aufwirbeln in der Welt. Du meine Güte, wenn ich da so an meine Studienzeit denke. Das sieht so aus, als könnte die Schulmedizin einpacken. Welch lichte Momente Sie doch bisweilen haben, Genossin. Sie können von Glück sagen, dass man Sie dem Hirninstitut zugeteilt hat. Hier stehen Sie in vorderster Front des wissenschaftlichen Fortschritts. Aber ob Sie das je begreifen? Doch, doch, bestimmt. Ich verstehe das schon. Mir ist nur in dem Papier nicht alles ganz klar geworden. Gleich am Anfang, wo es um den... Aber ich bitte Sie, jetzt ist keine Zeit für Nachhilfestunden. Außerdem werden wir in der nächsten Woche sowieso für alle Laborassistenten die ganze Sache allgemein verständlich unter die Leute bringen. Bis dahin werden Sie sich ja wohl noch gedulden können. Haben Sie den Schlüssel fürs Hauptlabor? Ist er denn nicht in der Schublade? Na, der wird dich ja wohl nicht fragen, oder? Sagen Sie bloß, Sie haben Spionage. Ich kenne doch die Vorschriften. Außerdem steckt er ja. Er steckt? Schlamperei. Das wird eine Untersuchung geben. Wenn Professor Komlin kommt, sagen Sie ihm, ich wäre schon drin. Ach so, ja, noch was. Den Raubtierbändiger von vorhin, den können Sie jetzt anrufen. Er soll die zwei Schimpansen raufbringen. Aber er soll Ihnen den Schädel ein bisschen gründlicher rasieren als das letzte Mal, klar? Ja. Als dann. Nanu, jetzt ist die Tür auch noch auf. Na sowas. Professor Komlin, heller Tag, aufwachen. Haben Sie gerufen? Der Professor hat anscheinend wieder die Nacht durchgearbeitet. Sie müssen aufstehen. Hey, Genosse Komlin. So, wie sehen Sie denn Sie aus? Sollen doch unter keinen Umständen hierher. Er ist ja ganz blau im Gesicht. Ein Arzt, der ist bewusstlos. Wir müssen einen Arzt rufen. Nein, nicht den Arzt. Geben Sie Alarm, schnell. Wir brauchen den Hubschrauber. Welche Stufe? Meinetwegen Feueralarm, so machen Sie doch. Los, los, Sie sind mir verantwortlich. Er muss sofort ins Krankenhaus. Hören Sie mich, Professor Komlin, machen Sie auf. Na, wo bleiben die denn? Hexen können die auch nicht. Wann genau ist das passiert? Vor zwei Tagen. Ja, genau vor zwei Tagen, am Montag früh. Es wird so gegen 8 Uhr gewesen sein. Moskauer Zeit. Ach so, nein, nein, unsere Zeit hier. Also früher. Wie geht's denn jetzt Ihrem Paradepferd, diesem Komlin, Genosse Rutkow? Scheint eine ziemliche Koryphäe zu sein. Alle Achtung, was da so an Daten von ihm gespeichert ist. Ja, ja, ja. Wie es ihm geht, habe ich gefragt. Seit Montag habe ich nichts mehr von ihm gehört. Und Sie, Genosse Rutkow? Ja, also, ja, mehr weiß ich eigentlich auch nicht. Was denn? Ich denke, Sie sind der Chef hier von dem ganzen Laden. Ja, ja, ja, schon, aber... Und da wissen Sie nicht, wie es Ihrem besten Mann geht? Seltsame Zustände, finden Sie nicht? Ja, das ist... wissen Sie, das liegt an der Organisationsstruktur unseres Instituts, Genosse Garenkov. Gartschenko. Ja, richtig, Gartschenko. Also, nominell bin ich schon Direktor. Das sieht aber so aus, dass ich eigentlich nur die ökonomische Koordination betreue. Was die einzelnen Abteilungen machen, da bin ich nicht immer so richtig informiert. Das kann ich auch gar nicht. Schließlich sind wir hier das größte Unternehmen der ganzen Sowjetunion. Auch im kapitalistischen Ausland gibt es nichts Vergleichbares auf dem Gebiet der Gehirnforschung. Das, Genossin, ist auch mir bekannt. Ihr vaterländischer Stolz in Ehren, aber weiterhelfen kann er uns leider nicht. Können wir eine Visiophonverbindung zum Krankenhaus haben? Ja, natürlich. Guten Tag, Genosse Rutkopf. Guten Tag. Da will Sie jemand sprechen, aus Moskau. Aha. Ja, bitte? Gartschenko wollte mich nach Komlins Zustand erkundigen. Professor Komlin, der liegt doch bei Ihnen. Ich weiß nicht, wie komme ich dazu, einem wildfremden Menschen Auskünfte über einen meiner Patienten zu geben? Rutkopf, sagen Sie selbst. Ja. Komlin geht doch nur Sie und mich was an. Nicht mehr. Die Sache wird von höchster Stelle untersucht. Bitte hier meine Legitimation. Geht alles draus vor. Gartschenko, Boris, Bevollmächtigter der obersten Wissenschaftsüberwachungsbehörde. Dachte, die gibt's gar nicht. Sie sehen, es gibt sie. Ich bin mit der Untersuchung des Falles Komlin beauftragt. Ich nehme an, Sie wissen jetzt Bescheid. Auskunftspflicht, mein Lieber, Auskunftspflicht, da kann man nichts machen. Ja, natürlich. Sind Sie vielleicht zufällig Kollege? Früher war ich Leiter des Anatomischen Instituts. Ja, danke, das vereinfacht die Sache. Vereinfacht die Sache? Ja, Sie haben recht. Komplizierte Diagnose, wir sind ziemlich ratlos. Konnte er sprechen, als er eingeliefert wurde? Nein, er war bewusstlos. Nur fanden wir keine Anzeichen von Gewalteinwirkungen, die das erklärt hätten. Lediglich am Kopf, das war ziemlich merkwürdig. Ja, schrecklich sah er aus, also zum Fürchten. Wir waren schon daran gewöhnt. Der Patient, Professor Komlin meine ich, hat eine Glatze. Den Schädel hat er sich kahl rasieren lassen. Ja, und auf dem Kopf, da fanden wir 4 blaue Flecken, sehr geometrisch. Ich würde sagen, kreisrund. Und an den Rändern erinnerten sie stark an Brandwunden. Erinnerten? Ja, die Epidermis. Also wir haben natürlich histologische Untersuchungen gemacht, aber kein direkter Hinweis auf Verbrennung. Auch unser Diagnosecomputer konnte mit den Daten nichts anfangen. Einfach Fehlanzeige. Und seine persönliche Assistentin, diese... Tanja Petrovna. Hat die Ihnen nicht bei der Anamnese helfen können? Gekonnt hätte sie wahrscheinlich schon. Sie hat aber nicht die geringsten Anstalten dazu gemacht. Einfach auf stur geschaltet. Ja. Na, die Genossin werde ich mir noch vornehmen. Schön, sonst noch was? Ja, der Patient leidet an einer sehr schweren nervlichen Erschöpfung. Außerdem konnten wir eine Affektion der Gedächtnis-, Sprach- und Gehörzentren diagnostizieren. Mehr nicht. Das wäre alles. Na, vielen Dank einstweilen. Ich bekomme doch Nachricht von Ihnen, wenn sich was ändert. Selbstverständlich. Na, sehen Sie, was Sie von Ihrer Organisationsstruktur haben. Ihr bester Mann liegt im Krankenhaus, wer weiß, ob er durchkommt. Und Sie haben keine Ahnung. Nicht zu sagen. Entschuldigung, Genosse, ich müsste jetzt wieder zurück ins Labor. Im Augenblick brauche ich Sie auch nicht. Sie hatten sich aber zur Verfügung, ja? Ja, natürlich. Also, Genosse Rutkopf, ich warte immer noch auf Ihre Stellungnahme zum Fall Komlin. Präjudizieren Sie da nicht ein bisschen? Ich meine, Fall Komlin, das klingt so... Na, ich weiß auch nicht. Meine Arbeitsunfälle passieren doch überall. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, ja? Wenn sich die oberste Wissenschaftsüberwachungsbehörde einschaltet, dann hat das seine Gründe. Glauben Sie vielleicht, wir würden die Untersuchung an uns ziehen, wenn das nur ein Arbeitsunfall wäre? Ja, eben. Ich habe mich auch gewundert. Wissen Sie, wir beobachten Komlin schon lange. Was wir befürchten ist, dass Komlin Staatsgelder für Forschungen missbraucht hat, deren Ergebnisse er der Sowjetunion vorenthält. Weil er sie mit viel Profit ins Ausland verkauft hat oder verkaufen will. Die würden doch jeden Preis bezahlen, um unseren Vorsprung aufzuholen. Nein. Da würde ja auch ich mit verantwortlich gemacht. Richtig, mein Lieber. Die Geschichte kann Sie Kopf und Kragen kosten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, natürlich, du liebe Güte. Was machen wir denn jetzt? Haben Sie denn schon eine Spur, Beweise oder sowas? Hinweise. Bis jetzt nur Hinweise. Sie können sich aber darauf verlassen, dass Beweise draus geworden sind, wenn ich wieder abfliege. Und was Ihren Kopf betrifft, je nachdem, wie Sie mich unterstützen, wird der Bericht ausfallen. Klar? Ich unterstütze Sie. Selbstverständlich. Und ich habe nicht den geringsten Verdacht gehabt. Komlin war doch immer ein glänzender Patriot und jetzt das. Ein Kapitalist. Jammern hilft uns auch nicht weiter. Sagen Sie mir lieber, woran er zuletzt gearbeitet hat. Ja, warten Sie. Es hing mit dem neuen Apparat zusammen, den er vor ein paar Monaten bekommen hat. Sehr geheimnisvoll hat er getan. Die Medizin, wenn ich nicht irre, wollte er revolutionieren. Wir haben nur ein paar Mal in der Kantine darüber gesprochen. Sie wissen ja, er konnte so ziemlich schalten und walten, wie er wollte. Seine Assistentin wird ja wohl besser informiert sein. Ist sie da? Er müsste sie eigentlich. Augenblick mal. Nein, nicht das Visiophon. Sonst schöpft sie vielleicht Verdacht und räumt was beiseite, Belastungsmaterial, das sie uns nicht zeigen will. Gehen Sie lieber selbst und holen Sie sie. Aber das ist doch für mich nicht maßgebend. Das interessiert mich überhaupt nicht, Genossin Petrovna. Auch wenn Sie Komlin noch so viel versprochen haben. Sie müssen sagen, was Sie wissen. Der Inspektor, das ist ein ganz scharfer Hund. Ach was, Sie wollen doch nur Ihre eigene Haut retten. Was geht denn mich das an? Na, Sie könnten ja immerhin Mitwisser sein. Mitwisser? Wovon? Das wird Ihnen der Inspektor schon noch erklären. Wenn Sie nicht Bescheid wissen, wer denn dann? Sie sind immerhin die Einzige, die Komlin an diesen Neutrino-Generator herangelassen hat. Ach so, darum geht's. Ja, also gut, darüber kann ich ihm was erzählen. Na, also dann kommen Sie. Kann ich denn hier nicht eben noch schnell... Nein, nichts mehr, er will Sie gleich sehen. Genosse Direktor, ich muss Sie dringend sprechen, unter vier Augen. Unter vier Augen, ja. Na, gehen Sie ruhig schon mal vor, Genossin Petrovna. Er ist in meinem Zimmer. Also gut. Genosse Direktor... Also, was ist denn? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Was wollen Sie? Hier, das Tonband. Ich habe es in Komlins Labor gefunden. So eine Art wissenschaftliches Tagebuch, würde ich sagen. Sie haben es angehört? Nur den Anfang. Also, der Alarm war vorgestern. Ich meine, Komlin muss bis zuletzt drauf gesprochen haben. Das Gerät war noch eingeschaltet. Haben Sie schon mit jemandem darüber gesprochen? Bestimmt nicht. Ich wollte nur nicht, dass es in falsche Hände kommt. Eigentlich wollte ich es ja der Genossin Petrovna geben. Ich bin nur nicht dazu gekommen. Vielleicht hilft es Ihnen weiter. Das werden wir ja sehen. Ich sehe, wir haben Sie mitten aus der Arbeit gerissen. Weil ich noch den Schutzanzug anhabe? Es muss für eine junge Wissenschaftlerin eine große Ehre sein, mit einem Mann wie Komlin zu arbeiten. Wollten Sie nur das wissen? Der fähigste Hirnforscher der Gegenwart? Die Partei ist stolz auf ihn. Hat die Partei Sie geschickt? Wenn Sie Partei als Volk verstehen, ja. Sie glauben wohl, Sie könnten mir auf die Tour kommen, den lieben Parteigenossen spielen. Auf sowas falle ich nicht rein. Sie wollen doch ganz was anderes. Bitte? Wie Sie meinen. Genossin Petrovna, woran haben Sie und Komlin zuletzt gearbeitet? Wie wär's, wenn Sie zuerst mal Ihre Labormütze abnehmen? Weiß steht Ihnen nämlich nicht. Erlauben Sie! Es fällt Ihnen ein, mir in die Haare zu fahren. Genau wie ich's mir gedacht habe. Ist doch wohl nicht gerade die letzte Mode. Kreisrunde Brandlöcher in der Kopfhaut. Der Genosse Komlin soll ja ähnlich geschmückt sein. Ah, Sie kommen gerade richtig. Na, hat sie Ihnen weiterhelfen können? Es wird ihr nichts anderes übrig bleiben. Hier der Beweis, dass sie eingeweiht ist. Tatsächlich. Wie bei Komlin. Schön. Ich werde wohl auspacken müssen. Wir hören. Ja, wo fange ich am besten an? Vor einem halben Jahr ungefähr... kurz nachdem ich seine persönliche Assistentin geworden war. Ja, das ist jetzt genau ein halbes Jahr her, an meinem 30. Geburtstag. Ich war eben ins Institut gekommen. Du liebe Zeit, Professor Komlin, Sie sind schon da? Schnell, schnell, kommen Sie. Ja, was ist denn los? Die Affen ausgebrochen? Die Affen, ach Unsinn, jetzt los doch endlich. Sie haben doch heute Geburtstag. Ja. So ein Geschenk hat Ihnen bestimmt noch keiner gemacht. Hier, unser Prachtstück. Der Generator. Ja, der Neutrino-Generator. Gestern sind die Teile gekommen. Ich habe sie heute Nacht noch zusammengebaut. Aber das haben Sie doch... Naja, zugegeben, die Techniker haben mir dabei geholfen. Und was fangen wir jetzt damit an? Ab heute arbeiten wir nur noch in der Neutrino-Kammer. Die anderen Projekte haben Zeit. Was werden die von der Überwachungsbehörde sagen, wenn wir so alles stehen und liegen lassen? Die dürfen eben nichts erfahren. Nach außen muss alles so aussehen wie immer. Höchste Geheimstufe, oder wie das heißt. Ah, wenn das mal gut geht. Lassen Sie nur, wenn wir erst soweit sind mit unseren Ergebnissen, Dann werden wir uns vor Auszeichnungen kaum noch retten können. Erfolg, das muss man haben. Rücksichtslos in der Wahl seiner Mittel. Nur so sind außergewöhnliche Leistungen noch durchzusetzen. Wenn man sich jedes Mal an die Vorschriften halten wollte. Ich glaube, wir wären noch nicht mal aus der Steinzeit raus. Sagen Sie mal, Genossin Petrovna, sind Sie eigentlich nie auf den Verdacht gekommen, Komlin könnte Sie da in irgendeine verbotene Sache reinziehen? Finanziert vom Volksvermögen und dann Geheimhaltung. Und sowas in unserem Institut, ich verstehe das einfach nicht. Wie eng waren Komlins Kontakte zum Ausland? Korrespondenz mit Neurologen, Zerebralphysikern und so weiter. Die üblichen Kontakte unter Kollegen. Ist das verboten? Ob er seine Erfindungen vielleicht auch kapitalistischen Ländern zugänglich gemacht hat, will der Genosse Karchenko wissen. Ob er was hat? Na, ob er zum Lassen Beispiel... Sie mich das machen, Rotkopf, ja? Wissen Sie was, Sie könnten eigentlich mal bei den Laborassistenten rumhören, was die so wissen. Wäre mir eine große Hilfe. Wenn Sie meinen... So, jetzt sind wir unter uns. Angenehme Gesellschaft. Ich will das überhört haben. Würden Sie mir nicht auch zustimmen, dass es merkwürdig ist, wenn wir von diesem, wie ist doch das Ding? Neutrino-Generator. Diesem Neutrino-Generator überhaupt noch nichts gehört haben. Komlin hat ihn weder beantragt noch sonst was. Doch nicht mein Problem. Dieser Unfall Ihres Chefs ist auch Ihr Problem. Und es ist auch Ihr Problem, wenn unserem Staat wichtige Erfindungen gestohlen werden. Anders kann man es ja nicht bezeichnen, was hier getrieben worden ist. Sie scheinen tatsächlich anzunehmen, der Genosse Komlin wäre so gewissenlos, seine Erfindungen ins Ausland zu verkaufen. In der Tat. Gut. Wenn die Sache so steht, werde ich auspacken. Das bin ich ihm schuldig. Und mir auch. Was heißt auspacken? Den Verdacht ausräumen werde ich bis zum letzten Punkt. Umso besser. Frage 1. Wozu braucht man einen Neutrino-Generator? Ja, ehrlich gesagt, davon hatte ich auch kaum eine Ahnung. Komlin hat mir es dann noch am gleichen Morgen erklärt, was er damit vorhatte. Schön, weil Sie es sind, halten wir eine Privatvorlesung ab. Thema Sinn und Zweck des Neutrino-Generators. Oh, Genosse, Sie machen sich lustig über mich. Ja, kommen Sie denn allein darauf? Schließlich ist das Neuland und ich habe selbst kaum mehr als nur eine Theorie. Ein todsicherer Tipp aber, wenn Sie so wollen. Das klingt ja ganz schön optimistisch. Aber so viel ich weiß, hat diese Neutrinos doch bis heute niemand so recht in den Griff bekommen. Ja, das stimmt soweit, aber es ist immer falsch angefangen worden. Die Neutrinos sind ja bekanntlich ziemliche Sonderlinge unter den Elementarteilchen. Ihre Ladung ist null und mit Materie treten sie so gut wie nie in Wechselwirkung. Ihre Ruhemasse ist null. Genau, daher können sie auch ganz ungehindert unsere Erde durchdringen. Sogar mit Lichtgeschwindigkeit. Jedenfalls nach herkömmlicher Meinung. Ja, ist sie denn falsch? In einem Punkt ja. Mit Sicherheit entstehen in der Sonne riesige Mengen solcher Neutrinos. Nur hat man bis jetzt, weil es astrophysikalisch und mathematisch bequemer war, man hat angenommen, sie wären stabil. Würden also alle unbeschädigt die Erde erreichen. Ja, 6 × 10^10 pro Sekunde. Und genau das ist falsch an der Theorie. Ich konnte nämlich nachweisen, dass die Neutrinos so stabile Teilchen gar nicht sind. Sie sind instabil. Das heißt, die meisten sind schon längst zerfallen, bevor sie uns auf der Erde ihren Besuch abstatten. Instabil also? Da werden die Astrophysiker ja mächtig staunen, wenn sie sich das von uns aus dem Hirnzentrum sagen lassen müssen. Nur auf den Triumph kann ich verzichten. Lieber bleibe ich bei meinen Leisten. Neutrino-Akupunktur werden wir machen. Ja, das hört sich medizinisch an. Hier, in dem Kasten. Da werden die Neutrinos erzeugt. Eine Art künstlicher Sonne. So etwa. Allerdings nur im Hinblick auf die Neutrinos. Eben das ist ja der springende Punkt, dass wir alle die anderen Kernprozesse, wie sie in der Sonne ablaufen, nicht brauchen können. Und diese Prozesse können wir mit meinem System ausschalten. Der Neutrino-Generator erzeugt ausschließlich Neutrinos. Im Mittelteil, das ist der Schlauch hier, ja, spezial isoliert übrigens. Ja, die haben ja nicht einmal verraten, mit welchem Material. Hier also erfolgt die Fokussierung. Die Teilchen werden da zu konzentrierten Strahlen gebündelt. Und das hier, das sind die Saugnäpfe für die Akupunktur. Sagen Sie, Professor Komlin, Akupunktur, das macht man doch mit langen Nadeln aus Metall. Ja, wieso? Weil ich keine Nadeln sehe. Ach so, das meinen Sie. Na, eine richtige Akupunktur machen wir ja auch nicht. Das läuft nur analog ab, weil unsere Strahlen genauso auf einem Punkt im Schädelinneren konzentriert werden. Oder besser gesagt, wir werden die Neutrinobündel eben wie Akupunkturnadeln einsetzen. Aha. Aha, ein bisschen mageres Echo. Ja, wie geht's denn nun konkret weiter? Nun, wir fangen mit Affen an. Fangen an mit Affen? Wie? Experimente mit Affen. Nichts weiter. Gleich wird ein Schimpanse hochgebracht werden. Der Schädel wird ihm schon rasiert worden sein. Geben Sie ihm dann noch eine Beruhigungsspritze. Ja. Wissen Sie, wo unser Gehirnatlas abgeblieben ist? Er liegt auf Ihrem Schreibtisch. Ach, ja, da ist er ja. Aber bitte machen Sie auf. Ah, da ist ja unser Urwaldgenosse. Geht ihm gar nicht gut. Die Kinderlähmung, mit der Sie ihn infiziert haben, scheußlich. Umso besser, kann gar nicht krank genug sein. Sie haben Nerven. Dabei hätte man das arme Vieh längst töten müssen, so wie es sich quält. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ab heute keines der Versuchstiere mehr ohne unsere ausdrückliche Genehmigung getötet wird. Verstanden? Ich bin ja nicht taub. Sagen Sie das auch den anderen Tierpflegern. Und jetzt können Sie gehen. Auf geht's, Genossin. In die Neutrinomühle mit ihm. Ja, und nach 2 Tagen war der Affe doch tatsächlich gesund. Was denn? Die Kinderlähmung war ausgeheilt? Ganz weg? Voll und ganz gesund. Durch Neutrino-Akupunktur. Wir haben sie damals zum ersten Mal ausprobiert. Lief einfach fantastisch. Unglaublich. Das müssen Sie mir schon näher erklären. Ich habe davon nichts in seinen Berichten entdecken können. Der Genosse Komlin sprach damals von einer medizinischen Revolution. Und das war es auch. Sowas gab es noch nicht mal im theoretischen Ansatz. Wissen Sie, Gehirnforschung, das kann einen schon faszinieren. Arbeiten Sie doch mal das Handtuch hier. Danke. Die paar hundert Gramm Hirnmasse, trotzdem Milliarden von Zellen. Jede ihr eigener Kosmos. Elektrizitätswerk, Chemiefabrik, Informationsspeicher. Alles in einem, ein komplettes Kombinat. Und jedes mit anderen Aufgaben? Ja, jedes mit anderen Aufgaben. Aber mit welchen? Was hat man denn schon rausgefunden, ist doch kaum der Rede wert. Na, hören Sie, Genosse, so schlecht ist die Ausbeute doch gar nicht. Wir kennen den Sitz der primitiven Triebe, dann die sensorischen und motorischen Streifen auf der Hirnrinde, Sprachzentren. All das, das finden Sie nicht der Rede wert? Wir können durch entsprechende Umwelt die Gehirne unserer Kinder größer machen. Wir könnten lauter Genies heranzüchten, seit wir die Zusammenhänge zwischen Lernen und Ribonukleinsäure kennen. Sicher, Sie haben recht, eine ganze Menge ist das schon. Aber verglichen mit den Möglichkeiten, die in diesem Knochenkasten noch drinstecken, ist das alles herzlich wenig. Sehen Sie mal hier. Im Gehirnatlas. Das ist die letzte Bearbeitung. Was Moderneres gibt es gar nicht. Hier. Fällt Ihnen da was auf? Ja, vielleicht hier. Diese Stellen im Frontallappen. Ja, warum? Weil sie kaum beschriftet sind, würde ich sagen. Genau das ist der Punkt. Die Stirnlappen sind der geheimnisvollste Teil des ganzen Hirnmechanismus. Eine Art freier Hirnkapazität, nicht an spezielle Aufgaben gebunden. Überhaupt das unbekannte Universum von Neuronen. Mit Funktionen, von denen die Wissenschaft kaum etwas ahnt. Ja, und hat. Hat? Ja. Ich habe das Rätsel gelöst. Und der Affe mit der geheilten Poliomyelitis ist mein Beweis, dass die Theorie richtig ist. Also Moment mal, eins nach dem anderen. Wir bestrahlen das Gebiet mit unseren Neutrino-Bündeln von schräg hinten vom Scheitelbein aus. Da die Neutrinos nicht mit Materie in Beziehung treten, werden sie wahrscheinlich auch ohne Zerstörung von Nervenzellen durch das Gewebe jagen. Soweit bin ich mitgekommen. Von Natur aus zerfallen sie irgendwann einmal, instabil wie sie sind. Mithilfe unseres Generators aber lässt sich der Zeitpunkt kalkulieren, wann sie zerfallen sollen. Und der liegt genau im Stirnlappen. Wo der Neutrinozerfall dann in den Zellen bestimmte Reaktionen auslöst. Die ebenfalls kalkuliert sind. Sehen Sie, es gibt dort in den Zellen sozusagen ein stammesgeschichtlich vorprogrammiertes Muster. In jeder Zelle natürlich ein anderes. Und das legt fest, wie der Organismus auf bestimmte Krankheitserreger reagiert. Antikörper zum Beispiel, das sind keine ad hoc Erfindungen, die der Organismus zu produzieren lernt, sondern sie werden jeweils aus bereits vorhandenem Material ausgewählt. Informationsspeicherung in der Nukleinsäure von immunologischen Gedächtniszellen. In dieser Richtung, ja. Tja, ich bin sehr beeindruckt von Ihrer Geschichte, Genossin Petrovna. Nicht auszudenken, die Konsequenzen aus Comlins Theorie. Theorie? Das war bereits Praxis. Es funktionierte einfach. Bei einem Schnupfen, einer Grippe und so, da arbeitet dieses Gedächtnis von selbst, weil es oft genug präsent sein muss. Andere Krankheiten wiederum sind relativ selten und entsprechend schwach sind auch jene Gedächtniszellen, in denen die zuständigen Abwehrkräfte aufgerufen und in Marsch gesetzt werden. So schwach, dass sie sich praktisch gar nicht erinnern können. Aha. Und mit der Neutrino-Akupunktur soll sozusagen die Erinnerung wieder aufgefrischt werden? Ja, eine physikalische Gedächtnisstütze, wenn Sie so wollen. Der Professor hätte seine Freude an Ihnen, Genosse Gatschenko. Das ist fantastisch, unglaublich. Man würde dann ja gar keine Medikamente mehr brauchen. Nein, der Organismus ist im Grunde auf absolute Selbsthilfe vorprogrammiert. Man muss die Programme nur abrufen. Wir hatten zuerst mit Viruserkrankungen angefangen, aber dann merkten wir, dass noch viel mehr in den Neutrinos steckt, beziehungsweise im Frontallappen. So, jetzt aber Schluss mit der Rederei, ran an die Arbeit. Ich habe vorhin diesem Hund hier den Kopf rasieren lassen. Betäubt ist er auch. Ist die Pfote gebrochen? Gebrochen und wieder eingerichtet. Wie lange, glauben Sie, brauchen Knochen normalerweise, um wieder zusammenzuwachsen? Bei einem Hund? Wenn man ihn überhaupt stillhalten kann, so 3 Wochen, würde ich sagen, Professor Comlin. So also etwa. Bei uns wird das höchstens 4 Stunden dauern. Schalten Sie mal den Generator ein. Ja. Eingeschaltet. Jetzt die Saugnäpfe vom Bügel nehmen. Vorsicht, die Schläuche verheddern sich leicht. Besser hier rüber, ja. Mhm. Und jetzt an den markierten Punkten festmachen. Hier? Nein, nein, weiter vorne. Sie sehen noch die blauen Punkte auf dem Kopf. Bisschen blass ausgefallen. Einfach andrücken. Fester. Oh gut. Hält mit Unterdruck. Jetzt noch die Neutrino-Automatik einschalten. Mhm. Nein, der Schalter drüber. Der, genau. Schleuse freigeben. Fokus zentrieren. Halt! So richtig? Wo steht die Automatik? Moment. Auf 730. Zurück auf 400. Zu viel darf man nicht nehmen, sonst gibt es eine überschießende Kallusbildung. So. Das wär's, Genosse. In 4 Stunden sehen wir wieder noch ihn. Wie lange waren wir jetzt weg? Moment. Genau 3 Stunden und 58 Minuten. Na, ich bin gespannt. Also, den Hauptschalter aus, bitte. Saugnäpfe runter. Halt, halt, Sie reißen mir den Kopf ab. Lassen Sie mich mal. So, jetzt schnell durchleuchten, solange die Narkose noch wirkt. Na los, noch die Kamera. Ihr Augenblick. Näher, noch näher. So, halt. Gut. Was sehen Sie auf dem Schirm? Vollkommen verheilt war der Bruch. Wissen Sie, Genosse Gatschenko, wenn es nicht das alte Röntgenbild gegeben hätte, also man hätte glatt denken können, Comlin schummelt irgendwie. Und diese Möglichkeit halten Sie für ausgeschlossen? Völlig ausgeschlossen. Wir haben es ja oft genug wiederholt. Auch ich allein, ohne dass der Professor dabei war. Da gab es keinen Trick. Ich muss sagen, Genossin Petrovna, sehr beeindruckend das alles. Unbedingt sensationell. Die Volksgesundheit, Bruttosozialprodukt und so weiter. Die Partei wird sich erkenntlich zeigen. Aber meinen Sie nicht auch, dass Comlins Entdeckung ein gefundenes Fressen für die ganzen kapitalistischen Arzneikonzerne ist? Dass sie ihm jede Summe bezahlt hätten, nur um weiter ihren Profit zu machen? Ja, natürlich. Dieser Verdacht liegt auf der Hand. Nur, Sie dürfen Comlin nicht für einen Verräter halten. Materielle Vorteile hat er nie gesucht. Warum dann nur diese Geheimniskrämerei? Er wollte nur abwarten, bis die Probleme der Übervölkerung gelöst sind. Der Neutrino-Generator hätte sie vorerst nur verschlimmert. Verantwortungsbewusste Wissenschaftler vom Schlage Comlins sollten wir überall haben. Tja, ich glaube, das wär's. Meine Mission ist erledigt und Sie alle hier sind rehabilitiert. Ich freue mich. Auch der Genosse Direktor wird erleichtert sein. Was soll denn dieser große Aufmarsch? Na, ich habe die Zeugen gleich mitgebracht. Zeugen? Wofür das denn? Also, dass die Sache so steht, hätte ich mir nie träumen lassen. Was meinen Sie damit? Von mir aus ist alles erledigt. Also, dann hat sie Ihnen nicht die Wahrheit gesagt. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Hier, die Genossin Anna Lekteva kennen Sie ja schon. Und das hier ist unser Obertierpfleger, Pavel Mentik. Was wissen die denn schon? Die wollen sich doch nur wichtig machen. Kein Wort sollten Sie denen glauben, Genosse Gatschenko. Also, warum ereifern Sie sich denn so? Jetzt mal der Reihe nach. Um was geht's denn überhaupt? Die beiden haben ein paar sehr merkwürdige Dinge beobachtet. Ein paar Vorfälle. Die waren doch überhaupt nie dabei. Hirngespinste werden das sein. Abwarten, meine Liebe. An Ihrer Stelle wäre ich nicht so siegessicher. Los, jetzt erzählen Sie schon mal. Naja, also, das war so. Vor 4 Monaten, schätze ich. Stimmt doch, Genossin. Ja, 4 Monate ungefähr. Los, das ist nicht so schwerfällig. Naja, ich hatte gerade so einen Schimpansen hochgebracht ins Y-Labor. Das ist der Raum vor der Neutrinokammer. Wird schon so sein, wenn Sie das sagen. Naja, und dann habe ich mit der Genossin Lekteva hier noch so ein kleines Schwätzchen veranstaltet. Ja, das könnte schwätzen. Weiter. Plötzlich riss jemand die Tür zur Neutrinokammer auf, hatte die Automatik gar nicht abgewartet. Wo ist denn der verdammte Arzneikasten? Schnell. Was passiert? Kann ich helfen? Sind Sie verletzt, Genossin Petrovna? Professor Comlin, er blutet ja! Der Professor? Hey, seine Hand! Bleiben Sie gefälligst von der Tür weg! Aber... Weg da zum Donnerwetter! Haben Sie das gesehen? Der hat geblutet und wie? Mensch, alle Verbandspäckchen hat sie mitgenommen. Warum sie keinen Arzt? Aber irgendwas ist da faul. Die war ja völlig durcheinander. Wundert mich gar nicht. Vielleicht hat sie heute zum ersten Mal die Glatze vom Professor zu Gesicht gekriegt. Der hat doch keine Glatze. Wenn ich's aber gesehen habe... Das ist mir nicht aufgefallen. Wenn ihr Weiber Blut seht, werdet ihr ja sowieso gleich halb ohnmächtig. Ob die Petrovna auch kahl ist unter ihrem Kopftuch? Unsinn. Dass ich das vergessen konnte. Comlins Brandwunden auf dem Kopf, natürlich. Da haben sie mich ganz schön abgelenkt. Aber wieso denn? Es ist doch lächerlich, alte Geschichten wieder aufwärmen. Comlin hatte sich in die Hand geschnitten. Nichts weiter. Und da brauchten Sie den ganzen Verbandskasten? Na und? Das sieht mir doch sehr nach Selbstversuchen aus. Selbstversuche? Machen Sie sich doch nicht lächerlich. Wir hatten doch unsere Tiere. Das stimmt. Dauernd waren die Käfige leer. Das ist doch jetzt nicht wichtig. Also schon gut. Wir wissen, dass Sie gute Arbeit leisten, Mentikow. Genossin Petrovna, hier ist eben das böse Wort Selbstversuche gefallen. Wenn herauskommt, dass das stimmt, dann sind Sie und Comlin geliefert. Trotz allem anderen. Sie können Ihre Lage nur dadurch noch verbessern, dass Sie jetzt endlich reinen Tisch machen. So wie Ihre und Comlins Kopfhaut aussieht, dann die Geschichte, die wir eben gehört haben. Rausreden können Sie sich jetzt nicht mehr. Sagt man nicht, dass der Zweck die Mittel heiligt? Typisch, Comlin. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Genossin. Die Sowjetunion hat für den wissenschaftlichen Fortschritt ungeheure Opfer gebracht. Aber das ist endgültig vorbei. Wir haben es nicht mehr nötig, Menschenleben zu verheizen, wo es für alles Maschinen und Roboter und dergleichen gibt. Naja, sogar zum Käfig ausmisten. Wissen Sie eigentlich, welchen Standpunkt die Partei in diesen Fragen vertritt? Hat die Partei eine medizinische Ausbildung? Ihr Zynismus ist durchaus fehl am Platze. Bis jetzt habe ich geglaubt, Ihre hervorragenden Ergebnisse mit den Neutrinos wären auf der Basis von Tierversuchen gewonnen. Aber so? Die Partei hält es für Sabotage an unserem Staat, wenn führende Wissenschaftler ihr Leben in Selbstversuchen riskieren. Und wie hat die Medizin bislang ihre Fortschritte erzielt? Etwa nicht mit Selbstversuchen? Hier, Kennen Sie etwa nicht die Januar-Direktive des Zentralkomitees vom letzten Jahr? Lesen Sie es ihr mal vor, Genossin Lecker. Aber das kenne ich doch längst. Die vierte Generation von Kommunisten ist wie eh und je außerstande, sich zu schonen, sondern wagt sich im Gegenteil immer kühner ins Feuer. Es sind gewaltige Anstrengungen nötig, um diesen Strom von Enthusiasmus zum optimalen Effekt zu steuern. Nein, weiter unten geht's weiter. Ich habe einen Strich gemacht. Moment. Nicht über die Leichen ihrer Besten, sondern mit Hilfe mächtiger Maschinen und präziser Messinstrumente soll sich das sowjetische Volk die Herrschaft über die Natur sichern. Und zwar nicht nur deswegen, weil Lebende mehr leisten als Tote, sondern vor allem, weil der Mensch nun einmal immer noch das kostbarste Gut auf der Welt ist. Soweit, danke. Das kostbarste Gut ist schon paradox. Auf der einen Seite haben Sie Unschätzbares dafür geleistet, gleichzeitig haben Sie es aber aufs Spiel gesetzt. Das mit den Selbstversuchen. Was haben Sie schon in der Hand? Die beiden Genossen mit ihrer Geschichte, ein lächerlicher Beweis. Und die Verletzungen an Comlins Schädel könnten ja immerhin eine Infektion sein. So kommen wir nicht weiter. Berichten Sie den zweiten Vorfall, Kollegin Lecterva. Kollegin? Ja. Also, eine ganze Zeit war nichts Besonderes mehr passiert. Aber dann, es war vielleicht 5 Wochen später... Es war mein freier Nachmittag und ich unternahm hier mit dem Genossen Mentikow einen kleinen Spaziergang. Im Park hinter dem Institut, wissen Sie? Junge, Junge, war das eine Hitze. Guten Tag, Genosse Professor. Guten Tag. Heiß, was? Schön warm heute. Sie sehen doch, er niest und will nicht gestört sein. Wie denn? Ist was los? Gehen wir weiter, wir stören den Professor. Nee, kenne ich doch. Wollen Sie was von mir? Noch wo? Bisschen rumgebummelt sind wir. Ach, der Tierpfleger. Die Laborantin. Stimmt's? Aber Genosse, wir arbeiten doch schon über ein halbes Jahr zusammen. Erkennen Sie mich denn nicht? Bitte? Ja. Ziemlich heiß, ja. Ja, setzen Sie sich doch. Für einen Augenblick. Danke. Bin so frei. Sagen Sie, ist Ihnen nicht gut? Ach, Genossen. Wie wär's? Wollen wir ein kleines Spielchen zusammen machen? Ein Test. Hätten Sie Lust? Worum geht's denn? Hier, nehmen Sie mal das Buch. Mhm. Schlagen Sie irgendeine Seite auf, egal welche. Nehmen wir die. Haben Sie? Ja. Dann tun Sie es zur Seite, sodass ich nicht hineinschauen kann. Mhm. Lesen Sie mit. Sagen Sie mir nur das erste Wort oben auf der Seite. Das erste Wort. Es heißt die Haare. Schlagen Sie mal auf. Die Haare des Oberleutnants waren pechschwarz, glänzend schwarz, lagen sie wie aus Eisen gerissen, glatt auf seinem Kopf, von einem Scheitel geteilt. Sein Bart schien pomadisiert zu sein, hatte keinen Bauch und hielt sich mit seinen 45 Jahren wie ein seliger Himmelsoldat. Aus ihm lächelte er niemals im Leben. Mit derselben monotonen Stimme deklamierte er 2 Seiten herunter. Auswendig. Ja, und was besagt das? Mnemotechnisches Training, nichts weiter. Ach, auswendig hat er das sicher nicht gelernt gehabt. War auch viel zu dick, ein unheimlicher Schinken. Die Seite war auch ganz wahllos aufgeschlagen. Nein, nein, da steckte mehr dahinter. Wie weggetreten war der? Ganz verschwommene Augen. Zuerst habe ich an Selbsthypnose oder sowas gedacht. Er hatte seine Umgebung ja völlig verloren. Ich traf ihn übrigens am nächsten Tag in der Kantine und machte ihm ein Kompliment wegen der Gedächtnisleistung. Ganz komisch, er wusste nichts mehr davon. Es sah mich an, als ob ich was daher fantasieren würde. Vielleicht hat er Sie auf den Arm genommen. Nein, nein, das hätte ich gemerkt. Er wusste wirklich nicht, wovon ich geredet habe. Da war auch nichts dran gespielt. Wir drehen uns im Kreise, fürchte ich. Genosse Direktor, das Tonband. Ach so, danke. Ja, natürlich, das Tonband. Hier, die Genossin Lecterva hat dieses Band sichergestellt. Comlin hat es bis zuletzt besprochen, bis zu seinem Unfall im Labor, meine ich. Hören wir es an. Vielleicht das Rätsels Lösung. Augenblick bitte noch. Das ändert alles. Ich wusste nicht, wo das Band hingekommen ist. Deswegen habe ich bis jetzt auch nichts gesagt. Aus Loyalität? Ja, vielleicht. Jedenfalls weiß auch ich nicht über alles Bescheid. Auch das Band, seinen Inhalt kenne ich nicht. Ich wusste nur, dass es existiert. Ich will sagen, was ich von der ganzen Sache mitgekriegt habe. Das bin ich Comlin schuldig. Damit wir die richtige Interpretation finden. Meinetwegen darum. Also, natürlich haben wir auch Selbstversuche gemacht. Nach den guten Ergebnissen mit den Affen mussten wir das einfach. Sie haben sich also beide mit Neutrinos bestrahlt, oder wie man da sagte. Ja, daher auch dieser Vorfall, den die beiden hier berichtet haben. Comlin wollte sehen, wie schnell Neutrino-Bestrahlung Heilung bringt, nachdem er sich in die Hand geschnitten hatte. Das Skalpell war abgerutscht und ein bisschen zu tief geraten. Dafür brauchte ich den Erste-Hilfe-Kasten. Was weiter? Eines Tages passierte etwas Außergewöhnliches. Sehen Sie sich mal den Affen hier an. Was ist mit ihm? Fällt Ihnen nichts auf? Nein, er frisst eine Banane. Der Käfigboden. Das Stück Papier. Das rutscht ja auf ihn zu. Ja, schon das zweite Mal heute. Als ob er es am Faden zu sich zieht. Vielleicht frisst das auf. Da, weg. Ach so. Da, jetzt sehen Sie sich das an. Handstand, genau wie vorhin. Na, den muss doch irgendwer dressiert haben. Ausgeschlossen. Ich habe überprüft, wo der herkommt. Den hat niemand dressiert. Das ist die Neutrino-Akupunktur. Aber Genosse Professor, wir beide führen doch auch keine Kunststücke vor. Wieso dann ausgerechnet der Affe? Nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Vergessen Sie nicht, er ist viel öfter bestrahlt worden als wir. Müssen eben mehr mit uns selbst experimentieren. Mehr Bestrahlungen also? Ja, mehr Bestrahlung. Aber das werde ich allein machen. Nein, aber ich möchte... Für alle Fälle, wenn was passiert, wir brauchen für die Nachwelt einen Zeugen. Die Verantwortung muss ich schon selber tragen. Und von da ab haben Sie mit der Neutrino-Akupunktur aufgehört? Im Selbstversuch ja. Viel mehr weiß ich nicht. Er war in der Folgezeit auch mir gegenüber sehr verschlossen. Was heißt das? Ja, er hat kaum noch mit mir gesprochen. Kam morgens, schloss ich ein und ging irgendwann in der Nacht. Ja, aber jemand von den anderen Genossen wird ihn doch gesehen haben. Selten. Ja, und wenn... Ja, er huschte eigentlich nur noch. Sprach so merkwürdig abgehakt vor sich hin, ohne Zusammenhang. Wie gehetzt. So, als hätte er Schreckliches erlebt oder gesehen. Ah ja, das ist vielleicht noch wichtig. Seine Streichhölzer. Er entwickelte eine eigenartige Vorliebe für Streichhölzer. Streichhölzer? Ja, also, es war schon irgendwie pathologisch. Geraucht hat er nämlich nie. Streichhölzer, wo er sie kriegen konnte. Also davon hat mir aber keiner was gesagt. Wie war das bei Ihnen? Ähnliche Symptome, als Sie sich noch akupunktierten? Nein, bei mir nicht. Höchstens ein vereiterter Zahn heilte ab, der eigentlich rausgemusst hätte. Ah. Und eine Weile hatte ich auch dieses fotografische Gedächtnis. Nur hat sich das bald wieder gegeben. Es muss also mit der häufigen Eigenakupunktur zusammenhängen. Neutrinos, Frontallappen, brachliegende Gehirnzellen. Den medizinischen Effekt habe ich ja einigermaßen verstanden, aber tja, das hier... Vielleicht das sollten wir dem Genossen aus Moskau noch von der Institutsfeier was erzählen. Ja, ja, das, ja, was war da los? Das wäre ganz gut. Ja, also Comlin war da ganz der Alte. Stimmt doch. Ja, ja, wenigstens zu Anfang. Der Genosse Comlin! Hat ganz schön einen in der Krone. Na so nicht, dann sind Sie nur auch nicht weggekommen. Gönnen Sie ihm doch den Spaß. Ja, mein Chef. Oh, Sie haben aber Temperament, schöne Tanja. Im weißen Kittel merkt man das nie. Aber Sie sind auch gerade kein Stockfisch. Hey, Moment, wo rennen Sie denn hin? Ein Glück, dass wir ausgeräumt haben. Ruhe in Augen. Hey, Kapelle. Ein Tusch. Großer Magier Igor Iwanowitsch Comlin macht Kunststücke für hochverehrtes Publikum. Hey, wo ist Genosse Direktor? Hier! Ach, er kommt, wie schön. Werde ich erraten, was Direktor in den Taschen hat. Konzentration. In der linken Tasche hat Väterchen Direktor, ein Taschentuch. Stimmt haargenau. Ja. Applaus! Bravo! Schlüssel in der selben Tasche. Schlüssel. Tatsächlich. Rechte Tasche. Schwer. Rechte Tasche hat er. Rufgerät. Piep, piep. Lustervorstellung. Ich brauche eine Kerze und einen Schal. Eine Kerze und einen Schal, das ist gut. Verehrte Genossen, Sie sehen jetzt den berühmten Kerzentrick. Was ist das denn? Keine Ahnung. Verbinde mir Mund und Nase mit Schal. Nehmen Sie die Kerze, Direktor. Ich nehme die Kerze. Halt, erst anzünden. So. 10 Meter zurück. 10 Meter zurück. Sehen Sie Comlins Augen, wie stechend die auf einmal sind? Jetzt ist er endgültig hinüber. Nein, er sieht eher aus wie damals im Park. Warum vermummt er sich denn jetzt so mit dem Schal? Danke für den Applaus. Sie haben Blasen, das gilt nicht. Oh, oh, oh, oh, durch den dicken Stoff. Ich mach's nochmal. Den Glaszylinder da drüber schieben. So. Was es jetzt gibt. Ich bin auch gespannt. So. Wieder ausgelöscht. Was? Sie müssen uns das Geheimnis verraten. Hey, Genosse Comlin. Weggetreten. Total weggetreten. Sieht aus, als ob er was vorhat. Streichhölzer. Gib mir ein paar Streichhölzer. Na, denn keine Streichhölzer, waren doch eben welche hier. Nehmen Sie die. Ja. Hier, Professor. Nehmen Sie eins. Hör. Fallen lassen jetzt. Also, nach meinen Physikkenntnissen, Streichhölzer sind doch nicht magnetisch. An einem Faden hing das Holz auch nicht. Aber ich habe doch genau gesehen, dass es schräg auf Comlin zufiel. Das waren mindestens 45 Grad. Wird einer geblasen haben. Ja, Unsinn, solche Lungen gibt's doch gar nicht. Und bitte, Professor Comlin, verraten Sie uns doch den Trick. Ja, bitte. Hey, Genosse Comlin, schlafen Sie im Stehen? Bald. Da liegt er. Ist eben doch blau. Reden Sie doch nicht so dumm daher. Helfen Sie lieber, ihn aufzuheben. Ja, ob man nicht doch den Arzt holen sollte, betrunken scheint er nicht zu sein. Nicht nötig. Er rappelt sich schon wieder hoch. Weg ist er. Am nächsten Tag haben wir ihn dann gefunden, im Neutrino-Raum. Bewusstlos und ganz blau im Gesicht. Mit unserem Fest hatte das nichts zu tun, das sah man gleich, denn eine... Das Visiophon will was von uns. Gehen Sie ruhig ran, Rotkopf. Ja. Der Kollege vom Krankenhaus, was gibt's? Comlin. Wie geht's ihm? Deswegen melde ich mich. Was denn, was ist los? Ja... Na, reden Sie doch. Ja, also... Ich weiß, wie wichtig er für Sie ist. Wir haben wirklich alles versucht. Tot? Ja, leider. Tot. Er ist vor 2 Minuten gestorben. Todesursache unbekannt. Danke. Comlin tot. Jetzt kann uns nur noch das Tonband helfen. Augenblick, ich leg's auf. Heilung durch Neutrino-Akupunktur wäre früher einen Nobelpreis wert gewesen. Da hat er recht. Neuland ist das alles. Aber das andere, die Tiere, ihr merkwürdiges Benehmen. Ja, das ist allen abgefallen. Papier bewegt sich ohne erkennbare Energiequelle. Papier, ja. Ich muss das selbst ausprobieren. Das Stirnhirn des Menschen größer als bei Affen, klar. Ist ja auch das jüngste Produkt der Evolution des Gehirns. In welche Bereiche aber werde ich vorstoßen? Ja, das bedeutet... Sensationell. Dass das mit seinem Tod endet. Erinnerungsvermögen. Fotografisches Gedächtnis. Hat das Gedächtnis eine materielle Basis? Immerhin, es lässt sich durch Neutrinos irgendwie beeinflussen. Erzeugen Sie ein neues Gedächtnis? Oder nur dessen Phänomen? Ach, diese Kopfschmerzen. Willenskraft allein ist nichts. Ohne Muskeln kann man nicht mal Arm heben. Nerven geben die Impulse. Ja, das Nervensystem ist die Lunte, der Muskel das Pulver, die Muskelarbeit dann die Explosion. Jetzt kommt er zum Kern der Sache. Verstärkung des Denkprozesses intensiviert die elektromagnetischen Felder in den Neuronen. Ach, mein Kopf. Müsste mal wieder in die Luft. Das hätte er mal tun sollen. Richtig schlecht sah er aus zuletzt. Die Bioströme. Ja? Ob so die Bioströme zu kalkulieren sind? Ja? Sind das die Gehirnmuskeln? Gehirnmuskeln, pa. Ja, auch sie müssten zu trainieren sein. Neutrinobestrahlung ändert die elektromagnetischen Felder, das steht fest. Ist das aber das Training? Also irgendetwas verstehe ich ja an der ganzen Geschichte. Doch, mir wird das schon klar. Es geht. Eine Wolframspirale, 4 Gramm, im Vakuum gelagert. Mein Blick bewegt die Spirale 25 Grad aus der Vertikalen. Ah, ja. Diese verfluchte Müdigkeit, ich muss das doch zu Ende bringen. Auch die Streichhölzer fielen nicht senkrecht nach unten, damals auf dem Fest. Aufheben von Gegenständen ist noch immer nicht möglich. Das Aufheben. Seitenbewegung geht. Papier auf mich zu, Streichhölzer nach rechts. Diese Sache. Tja, warum geht es am besten mit Streichhölzern? Das hat natürlich keiner geahnt. Funktioniert nur, wenn ich sie sehe. Ob die Luft in Turbulenzen gerät, wenn ich die Felder mit Neutrinobestrahlung aktiviere? Eine Kerze mit dem Gehirn auslöschen. Glaubt mir keiner. Unendliche Teile des Gehirns sind nicht genutzt. Bei entsprechender Reizung hat das unbegrenzte Möglichkeiten. Das Band ist gleich zu Ende. Stell doch. Es ist, als ob der Kopf zerspringt. Ich muss noch mal mit Streichhölzern probieren. Aber ich darf mich nicht. Das darf mich nicht immer anstrengen. Hat er schon gemerkt? Na? Ob ich sie aufheben kann? Das darf mich nicht immer anstrengen. Schluss. Hilft uns das weiter? Kein Wort habe ich verstanden. Ich glaube schon, dass es uns hilft. Ist Ihnen nichts aufgefallen? Ich meine, als Sie Comlin im Neutrino-Raum gefunden haben. Aufgefallen? Ja, der Generator lief noch. Comlin hatte die Saugnäpfe noch auf dem Kopf. Da war noch was. Eine Präzisionswaage stand vor ihm auf dem Tisch. Daneben 2 Streichholzschachteln. Und die Hölzer lagen verstreut herum. Manche zusammengeklebt, mal 2, mal 3. Ein Bündel bestand aus 6 Streichhölzern. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Sie sind ja auch gleich mit ins Krankenhaus. Na, weiter. Halb unter dem Tisch lag ein Zettel, voll beschrieben mit lauter Zahlen. Zahlen? Was denn für Zahlen? Ich hab's nachgeprüft. Der Professor hat die Streichhölzer gewogen, Stück für Stück. Das Gewicht der 6 zusammengeklebten hatte er rot extra markiert. Hab ich's mir doch gedacht. Der Fall Comlin ist gelöst. Wieso? Ich meine, was ist der Grund? Warum ist er gestorben? Sehr einfach. Comlin ist an Überanstrengung gestorben. Sein Gehirn hat den Versuch nicht ausgehalten, 6 Streichhölzer aufzuheben. Tja, so ist das manchmal. Die sechs Streichhölzer von Arkadi und Boris Trugatzki, aus dem Russischen übersetzt von Ruth Elisabeth Ried, für den Funk bearbeitet von Jörg Tröger. Unter der Regie von Andreas Weber-Schäfer hörten Sie Kurt Lieck als Professor Komlin sowie Ricarda Bendorf, Ulrich Matschos, Sigmar Schneider, Christine Born, Tom Witkowski und Rüdiger Schulzki. Eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1972.